Zeit stellte jemand ihn sogar hinter die Plattenspieler. Es war Frühling, ein lauer Tag. Türen und Fenster standen offen. Einige Paare lagen verliebt auf dem Rasen vor dem Haus und küssten sich auf eine Art, dass man fast glauben konnte, sie hätten das den ganzen Winter über nicht getan. Welch eine heitere Stimmung. Doch der Mann, der nicht lieben konnte, sorgte schon bald für zunehmenden Verdruss. Bei der Musik schmeckt mir kein Kuss, beschwerte sich ein junges Mädchen. Spiel doch mal was Heiteres, rief sie ihm zu, etwas Luftiges. Spürst du denn so rein gar nichts? Doch der Mann, der nicht lieben konnte, fuhr scheinbar ungerührt damit fort, ausschließlich eher traurige Lieder zu spielen, die zu allem Überfluss auch noch vom Ende des Sommers handelten und davon, dass er dann irgendwann zurückkommen würde, er der Sommer, auf den sich doch alle so freuten, jetzt im Frühling. Versetze dich doch bitte einmal in die Leute, die hier zusammengekommen sind, zürnte nun ein männlicher Gast mit ihm. Daraufhin sagte der Mann, der nicht lieben konnte, ob Frühling, Sommer, Winter, Herbst, ob Tankwart, Raststättenfachangestellte oder Scheich, für mich ist alles gleich. Der Mann, der nicht lieben konnte. Damals in unserer Stadt. Ich entsinne mich gut. In einem Frühjahr gab es einmal eine ganze Reihe von Tagen, die frei und ohne jede Verpflichtung vor mir lagen. Ich überlegte, mich an die erstbeste Straße zu stellen, mit dem Daumen im Wind, nach Hamburg, vielleicht auch Wien, vielleicht auch einfach nur irgendwohin. Am Ende verschlug es mich in eine Kleinstadt kurz vor Paris. Es dunkelte, da war kein Weiterkommen mehr. Also folgte ich einer großen Straße ins Innere des Ortes und befand mich alsbald auf einem großen Marktplatz mit Brunnen, zahlreichen Cafés, Menschen und Hunden. Ich setzte mich an einen der Brunnen und ließ die Füße ins Wasser gleiten. Irgendwo auf dem Platz hatte inzwischen jemand damit begonnen, ein Akkordeon zu spielen. Ein leichter Wind, ein ballspielendes Kind und plötzlich... Il y a tant de brouillard dans les ports au matin qu'il n'y a de fil dans le cœur des marins. Il y a tant de nuages qui voyagent là-haut qu'il n'y a d'oiseaux. Il y a tant de labour, il y a tant de semences, qu'il n'y a de joie, d'espérance. Il y a tant de ruisseaux, il y a tant de rivières, qu'il n'y a de cimetière. Mais il y a tant de bleu dans les yeux de mamie, il y a dans ses yeux tant de vie. Il y a dans ses cheveux un peu d'éternité, sur sa lèvre tant de gaieté. Il y a tant de lumière dans les rues des cités, qu'il n'y a d'enfants désolés. Il y a tant de chansons perdues dans le vent, qu'il n'y a d'enfants. Il y a tant de vitraux, il y a tant de clochers, qu'il n'y a de voix qui nous disent d'aimer. Il y a tant de canaux qui traversent la terre, qu'il n'y a de rides au visage des mers. Mais il y a tant de bleu dans les yeux de mamie, il y a dans ses yeux tant de vie. Il y a dans ses cheveux un peu d'éternité, sur sa lèvre tant, tant de gaieté. Plötzlich stand er vor mir, der Mann, der nicht lieben konnte. Er nickte mir zu, schien offensichtlich allein. Kein Wunder, er war immer allein. Ich begrüßte ihn, freudig überrascht, und er, gar nicht scheu, nahm unmittelbar neben mir Platz. »Ich wollte durch bis nach Paris, eigentlich«, sagte ich, »nur um überhaupt etwas zu sagen. So richtig nämlich wusste ich nicht, was ich schon groß hätte sagen sollen.« Er aber schwieg. »Was tust du hier?«, fragte ich ihn nun. »Das ist ja ein ziemlicher Zufall. Du und ich hier auf diesem Platz.« Vielleicht war das die falsche Frage, wobei ich nicht sicher bin, ob es im Umgang mit diesem Mann, der nicht lieben konnte, überhaupt eine richtige Frage geben mochte. Er jedenfalls schwieg weiter. Ein altes Paar zog schweren Schrittes unmittelbar an uns vorbei. Die beiden hielten sich gegenseitig fest an ihren Händen, blieben stehen, küssten sich. Und sie, die Alte, drehte sich um zu uns und lachte. Nicht ein Zahn war zu sehen, als sie ihren Mund dabei weit öffnete. Irgendwie schon ein wundersamer und ein wunderbarer Anblick. Verliebte brauchen nun einmal keine Zähne. Ich blickte den Mann, der nicht lieben konnte, nun so eindringlich an, wie ich es nur vermochte. Und ich sagte zu ihm, »Du, was ich dich schon immer einmal fragen wollte.« »Warum verliebst du dich eigentlich nicht? Tu es doch einfach. Im Grunde ist es gar nicht schwer.« Der Mann, der nicht lieben konnte, blickte mich an und, Zufall oder nicht, just in diesem Moment beendete der Akkordeonspieler seine Musik. Stattdessen riss gut hörbar irgendjemand ein Fenster auf und eine ganz andere Musik füllte plötzlich den Platz. Der Mann, der nicht lieben konnte, schaute mich nun tatsächlich an und gab mir sogar eine Antwort. Er sagte, Gott sei Dank, Gallen Drunk. Gott sei Dank. Getting Drunk. Übrigens ein neuer Track der Band Now's the Time. Und ich vermute fast, ich habe den hier in dieser kleinen korrupten Show exklusiv erstmals gespielt. Gott sei Dank, Getting Drunk. Der Mann, der nicht lieben konnte. Seine merkwürdige Antwort auf meine Frage damals habe ich bis heute nie ganz vergessen können. Unsere Wege im Frühling einer französischen Kleinstadt kurz vor Paris, klar, sie trennten sich. Und kreuzten sich erst rund 12 Monate später in der belebten Einkaufsstraße des Ortes, in dem wir beide damals lebten. Es war Frühling. Vor einer Boutique dort traf ich eines Tages Blues Harp Mike, den alle so riefen, weil er mit den ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres sich genau hier vor dem Schaufenster der Boutique niederließ und in seine Harmonika blies. In seine Mundharmonika. Mike war ein echter Könner. Man hätte glauben können, er habe den Blues seit frühester Kindheit am Mississippi aufgesogen wie Muttermilch. Tatsächlich aber kam er wohl aus Rüsselsheim. Irgendwann einmal hatte er mir das anvertraut. Was genau ihn nun in unsere Gegend trieb? Es gab da ein Mädchen. Sie hatten sich lieb. Mal verschwand er für ein Jahr, aber du konntest die Uhr danach stellen. Im Frühling war er wieder da. Mit seinem kleinen Koffer stand er da und er war voll mit unterschiedlich gestimmten Mundharmonikas. In C, in B, in G, vielleicht sogar in P. Sonderlich gut kenne ich mich da nicht aus. Wir standen nun da, Mike und ich, und plötzlich kam jemand auf uns zu. If you want the darling, here's what you must do. two, one, two, three. Der Mann, der nicht lieben konnte. Interessiert blickte er in den Koffer von Blues Harp Mike und betrachtete all die Mundharmonikas, die dort lagen. Wann immer sich die Tür der Boutique öffnete, drang von dort überlaute Musik auf die Straße. Die ich übrigens kannte, diese Musik. Kein Zweifel, das war Madonna. Mike hatte alle Mühe, gegen die Songs ihres neuen Albums anzublasen, und irgendwann wurde es ihm zu bunt. Er drückte dem Mann, der nicht lieben konnte, seine Harmonika in die Hand und sagte: "Das lasse ich mir nicht bieten, spiel du mal gerade für mich weiter." Dann stürmte Blues Harp Mike in den Laden und stellte den zierlichen jungen Geschäftsführer zur Rede. "Mach deine Musik weg, Alter", herrschte er ihn an, "los tu's. Draußen auf der Straße hört niemand meinen Blues." Shots fire, anything you hear, Nicky, you on that fire. You don't hear them bums doing nothing, that's fire. Tell them catch fire, in the Bugatti, 10 grand, one tire. Hey, yo, Madonna, make her say you original, dandada. In a Yagabana, in a Aya Parada. We material girls, ain't nobody hotter. Pops color, see, I really can't relate to your vow, vow. And you can't get these shoes out of Al Dow. When I let a dude go, that's his loss. I was cutting them checks, so was his fault. Yo, I don't give a F, you curse nor bless you. Never let him stress you. Yo, I ain't a businesswoman, I'm a businesswoman. And I'm known for giving bitches a businesswoman. I am gonna be okay, I don't care. Der Mann, der nicht lieben konnte. Der Geschäftsführer zuckte zusammen. Angstschweiß lief ihm aus allen Poren seines Körpers. Selbst das dick aufgetragene Gel in seinen Haaren tropfte wie Wasser zu Boden. Die Musik im Laden verstummte alsbald. Mike kam zurück auf die Straße. Der Mann, der nicht lieben konnte, blies wie von Sinnen in die Mundharmonika. Teilweise biss er auch hinein wie in ein Stück Brot. Doch was er da an Klängen produzierte, war schlichtweg grauenerregend. Atonal, schief, quietschend. Mir selber war längst kalt dabei geworden. "Du kannst das Ding behalten", sagte Mike dem Mann, der nicht lieben konnte. "Aber eins sag ich dir. Wenn du die Harmonika richtig beherrschen möchtest, dann suche die Augen einer Frau, für die du spielst." Der Mann, der nicht lieben konnte, zog, kaum dass er Mikes Worte vernommen hatte, von dann. Und auf eine Art wirkte er plötzlich noch nachdenklicher als sonst. Musik. In den kommenden Wochen und Monaten sah man den Mann, der nicht lieben konnte, auffällig oft an allen nur denkbaren Plätzen unserer Stadt. Und immer hatte er seine Mundharmonika im Mund und blies und sog und biss und kaute. Es waren fürchterliche Laute. Es wurde nicht besser. Er stand am Freibad, blies vor der Schule, vorm Theater und auch vorm Blauen Kater, dem Szenetreff der Stadt. Die Leute ließen ihn gewähren, aber sie tuschelten, huschten vorbei, zerrissen sich die Mäuler. Irgendwann dann passierte etwas Merkwürdiges. Ein Mädchen aus unserer Stadt schien Gefallen zu finden am Mann, der nicht lieben konnte. Und wohl auch an den Geräuschen, die er unablässig produzierte. Wie eine Ratte dem Fänger von Hameln, so lief sie ihm hinterher. Der Mann, der nicht lieben konnte, blickte ihr unentwegt in die Augen, während er spielte. Er folgte, das war klar, dem Rat von Blues Harp Mike, der übrigens verschwunden war seit mehr als einem halben Jahr. Der Mann, der nicht lieben konnte, gab sich mit seinen Blicken alle Mühe. Doch wie er es auch anstellte, seine Augen standen still. Wie eine Ampel, deren Licht nicht springen will. Und sein Spiel auf der Harmonika verbesserte sich keinen Deut. Der Mann, der nicht lieben konnte. Seitdem Blues Harp Mike verschwunden war, postierte der Mann, der nicht lieben konnte, sich immer öfter vor dem Schaufenster der Boutique in der Einkaufspassage. Von dort drang, wie eh und je, wenn die Tür sich gerade öffnete, Madonnas Musik auf die Straße. Das wurde, wen wundert es, auch dem Mann, der nicht lieben konnte, irgendwann zu viel. »Spiel mal bitte für mich kurz weiter«, sagte er dem Mädchen, das, wie eigentlich immer, unmittelbar vor ihm stand und seinem Unspiel folgte. Wütend betrat er sodann den Laden und forderte absolute Ruhe. Dem Geschäftsführer lief das Gel vor lauter Angst wie in Sturzbächen aus dem Haar. Und nicht nur das, seine Beine knickten ähnlich wie bei einem Schwein mehr und mehr nach innen ein. Nun war Ruhe. Der Mann, der nicht lieben konnte, trat erneut nach draußen und er erstarrte. Das Mädchen, dem er seine Harmonika überlassen hatte, entlockte dem Instrument die wunderbarsten Melodien, die man sich nur vorstellen kann. Sie spielte wie eine Göttin, was kein gewagter Vergleich ist, eher eine Untertreibung. Der Mann, der nicht lieben konnte, starrte das Mädchen an und seine Augen, sie bewegten sich plötzlich. Er öffnete den Mund, er breitete die Arme aus, er ging auf das Mädchen zu. Es war Sommer. Die beiden lagen sich in den Armen und küssten sich. Zufällig wurde ich Zeuge dieses unfassbaren Geschehens. Gerade nämlich hatte ich den gegenüberliegenden Laden des örtlichen Schuhmachers verlassen. Der hatte mir die Schuhe neu besohlt. Ich wollte nach Hamburg. Und nun das. Mit weit geöffneten Augen stand ich da einfach nur und rief: Gott sei Dank, Gallendrunk, gute Nacht. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. decision not to abort. So to your child, you're a hero of some sort. But hey, the worst is over. You're ready to do this. I got faith in your baby. Renew the space. And everything will be fine. Now an adult, no more you time. What's up? We'll be there. Just give us a ring. We will help you to raise that king. Word to the mother, cause it's a black thing. I respect you in a strong way. Super late nights, cause your baby slept all day. But mama, don't sleep. Your life's a turning page. Mama's always on stage. Mama's always on stage. Mama's always on stage. Mama's always on stage. Hey, hey, let me guess you're bored. Wanna get loose, attack the dance floor. Cool, I hold it, you have a good time. I keep your baby awake so baby sleeps after nine. This is reality, we need to tune our minds. Brothers talking revolution, but leave the babies behind. But sister's a sucker, just leave them be. The revolution is now to brothers like me. The step in cause your man stepped out. Children, no doubt. So let's go to it and possibly bring a generation of mats in the future. See, I respect you in a strong way. Super late nights, cause your baby slept all day. But mama, don't sleep, your life's a turning page. Mama's always on stage. Keep up your strength now, cause we must grow somehow. Baby mama is always on stage. Talk, your 5% talk. Words of wisdom should be ways of wisdom. That's exactly how you must walk. Life's too short, your mission's too dire. Nurture another mind before yours expires. Pass it on, push it along. Like the brother said in that one song, we respect you all the way. Late, late nights, cause your baby slept all day. But mama gotta stay strong, carry it on. Hey, mama's on stage. On stage, mama's always on stage. Mama's always on stage. Mama's always on stage.